immer, aber meine Mutter, die... ich habe eine Kundin hier. Also, bis später. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Das Kleid hier, ist das seine? Nein, Baumwolle. Warten Sie mal. Hier hätte ich etwas ganz Besonderes. Darunter kann man sehr gut Seidenblusen tragen. Das gefällt mir nicht so sehr. Ich mag diesen Gammler-Look nicht. Also etwas Nobleres? Ja. Warten Sie mal. Ich glaube, ich habe da was für Sie. Hier habe ich das Modernste dieser Saison. Mhm. Eine Seidenbluse mit langer Hose. Ah. Wenn Sie es anprobieren möchten? Ja, das gefällt mir. Hinter dem Paravan können Sie sich umziehen. Ja, danke. Wenn Sie mich brauchen, ich gehe so lange nach vorne, ja? Mhm. Na? Oh, zeigen Sie mal. Ich weiß nicht. Ja, die Hose ist zu lang und die Ärmel, schauen Sie. Na, aber sonst passt es. Und wenn es Ihnen gefällt, können wir es sofort ändern. Wir haben eine eigene Werkstatt. Mhm. Bisschen kürzer, die Hosenbahn, ja. Ja. Aber würden Sie bitte zu unserem Schneider, Herrn Schmidtli, gehen? Er bringt es dann gleich in Ordnung. Dort drüben. Ah, oh, danke. Das ist ja prima. Guten Tag. Sie sollen mir die Ärmel etwas kürzen. Schauen Sie. Überhaupt kein Problem. Ziehen Sie es doch aus. Ja. Oh Gott, Sie haben die Nadel verschluckt. Na, Sie müssen auf Ihre Gesundheit achten. Ja, ja. Sowas kann sehr gefährlich sein. Mein Großvater war Schwertschlucker, müssen Sie. Sie trainieren nur. Also messen Sie. Ja, gleich. Also das Bein. Mein Gott, haben Sie lange Beine. Für die Hose nicht lang genug. Also? Sie riechen so gut. Mögen Sie es? Ja. Sind Sie fertig oder brauchen Sie noch etwas? Nur noch den Brustumfang. Das ist 70 mal 80. Nein. 90. Du riechst auch. Ich benutze eine neue Seife. Oh. Das brauchst du jetzt aber wirklich nicht. Altes Kleid. Oh nein, der Schmidtli kann's nicht lassen.